Kein Glockenschlag, nur Sünde hallt. Ein Schatten huscht, die Seele kalt. Voller Lust, mein Alter bebt in sündger Brunst. Die Bibel liegt im Staub der Zeit, ein Opfer schreit zur Ewigkeit. Das Weihrauchfass schwingt, der Nebel steigt, ein Ave Maria, das im Wahnsinn schweigt. Die Kerzen brennen rot und hell, ein Pakt mit dir zur dunklen Stelle. Ich bin der geile Vergewaltigungsfahrer. Mein Reich ist hier, tief unterm Altar. Die Unschuld stirbt im heiligen Schein. Dein Fleisch gehört jetzt ganz allein mir. Die Beichte wird zum blut'gen Spiel. Dein Flehen verstummt, ich hab mein Ziel. Die Rosenkränze, kalt wie Eis. Ein letzter Schrei im Paradies. Der Geier. Das Weihrauchfass schwingt, der Nebel steigt. Ein Ave Maria, das im Wahnsinn schweigt. Die Kerzen brennen rot und hell. Ein Pakt mit dir zur dunklen Stelle. Ich bin der geile Vergewaltigungsfahrer. Mein Reich ist hier, tief unterm Altar. Die Unschuld stirbt im heiligen Schein. Dein Fleisch gehört jetzt ganz allein mir. Hier, hier, eleison, peccata mundi.